ich freu mich sehr, nun liebst du mich, das war recht schwer. Ich freu mich, dass du mit mir gehst und endlich mir zur Seite stehst. Ich freu mich, wenn auch du dich freust, selbst wenn du dann mein Geld versäumst. Freu mich sogar, wenn du lachst, wenn's auf meine Kosten machst. Ich freu mich, freu mich, freu mich, freu mich. Ich freu mich über jede Häme, zu Recht wird Zeit, dass ich mich schäme. Ich freu mich über jede Schuld, ganz vielen Dank für die Geduld. Ich kann verstehen, wenn du vergisst, dass mein Geburtstag heute ist. Ich liebe es, dir zu gefallen, du darfst mir gern auch eine knallen. Ich find es toll, wenn du mich quälst und meinen Körper dadurch stellst. Verzehre jeden Krümel, Liebe, den du mir hinwirfst, sind's auch Liebe. Ich freu mich, wenn du andere fickst, denn das seid wie spontan du tickst. Kommst du heute noch nicht darauf, freu ich mich, denn du kommst mal raus. Ich freu mich! Freu mich! Freu mich! Zu, wenn ich dir endlich sage, du bist blöd und mach dazu eine echte Klage. Und die ganze Welt steht still, wenn ich dann merk, ich hab mich selbst sehr gerne und dich deshalb aus meinem Leben entferne. Ganz allein und freu mich trotzdem, das ist fein. Muss endlich keinen Frust mehr schieben, muss nur noch mich alleine lieben. Ich freu mich, dass du traurig bist und dass nun dein Herz bald zerbricht. Ich freu mich, denn nun siehst du mal, wie das ist mit der Liebesqual. Ich weiß, du willst mich wiedersehen, doch das wird sich ja nicht geschehen. Ich find es toll, wenn du nun winselst und uns die Zukunft rosig pinselst. Vorbei, Entzug geschafft, nun hab ich endlich wieder Kraft. Ich freu mich und nun geb ich Gas, alleine macht's doch viel mehr Spaß. Ich freu mich, freu mich, freu mich. Die ganze Welt hört zu, wenn ich dir endlich sage, du bist blöd und mach dazu eine echte Plage. Und die ganze Welt steht still, wenn ich dann merk, ich hab mich selbst sehr gerne und dich deshalb aus meinem Leben. Und die ganze Welt hört zu, wenn ich dir endlich sage, du bist blöd und noch dazu eine echte Plage. Und die ganze Welt steht still, wenn ich dann merk, ich hab mich selbst sehr gerne und dich deshalb aus meinem Leben entferne.